Hey dude, can't sleep in no eye shaft. You gotta do this, that dude hurt my head. Has to sleep in my house, so off the top. That house, darkness, that's the darkest house, you forget. Ich liebe dich, ganz egal ob du mich magst oder sagst, liebe dich. Doch wenn du am Boden bist, denk daran, ich tanze dich, ich vergess dich nicht. Für dich da. Lass immer her. Komm und sag zu dir.